Dementsprechend folgt bei der neuen Vereidigung auf Verschwiegenheit und Gehorsam die Annahme eines Sondereides. Zitat: Den Orden gegen Verräter und Aufrührer zu schützen, damit ist gemeint, worauf der Meister vorstehend hinwies. Zitat Ende. Nämlich die Abwehr der feindlichen Gewalten, die das Werk des Ordens stören und in seinen Fortschreiten hindern wollen, also auch Kampf gegen den Staat, falls dieser in Wahrung seiner Souveränitätspflichten die königlichen Künste hemmt oder gar verbietet. Kampf auch gegen den, der so vermessen ist, auf die furchtbare Wahrheit der Freimaurerei hinzuweisen. Das kennen wir ja. Hieber, dem ich hier folge, verschweigt maurerisch schamhaft, dass der Meister vom Stuhl den Suchenden sehr eingehend auf die Bedeutung der Akazie hinweist, die zusammen mit dem Jehovasiegel auf dem Boden des Sarges liegt und ja bekanntlich nach den Angaben seines Ordens das Geheimnis der königlichen Künste darstellt. Nun kommt das Unerhörteste und Frivolste. Der Suchende wird rückwärts an das Fußende des hinter ihm stehenden Sarges geführt. Der Meister schlägt ihn, in Erinnerung an die Vorgänge bei dem Tode Adonirams, dreimal mit dem Jehova-Hammer vor die Stirn. Die Aufseher, Vernunft und Gewissen fangen ihn sozusagen auf und packen ihn und legen ihn rücklings in den Sarg. Sie lassen ihn nun die rechte Hand im Gesellenzeichen auf das Herz legen und das rechte Knie in einem rechten Winkel erheben. Der Sarg wird geschlossen. In der GL zur Freundschaft wird der Aspirant nicht in einen Sarg, sondern unter ein Leichentuch gelegt. Der Aspirant im Sarge hört jetzt nur noch maurerisches Klopfen und ein drohendes Aneinanderschlagen der Schwerter der Brüder, die sich um den Sarg gestellt haben. Dann hört er ein Tuscheln. In der Bruderkette wird das Meisterwort Macbenak herumgesagt, dann von den höher abgestempelten Aufsehern das Wort Jehova als Parole ausgegeben. Dann hört der immer noch im Sarge liegende erneutes maurerisches Klopfen und endlich des Meisters Ruf: Es ist vollbracht! Das Ganze ist eine Lästerung des Todes und der letzte Ausruf selbst für Deutsche, die nicht Christen sind, die aber Ehrfurcht haben für die letzten Worte des für seine Überzeugung sterbenden Jesus von Nazareth, eine Lästerung. Weiter hört der im Sarge Liegende die wunderbare Erzählung von Adoniram, soweit sie für den Johannesmeistergrad bestimmt ist. Nach ihrer Beendigung tritt der zweite Aufseher, Gewissen, an den Sarg, ergreift, so wie es einst bei Adoniram geschehen, den Zeigefinger des im Sarge Liegenden, dann der erste Aufseher, Vernunft, mit dem Mittelfinger. Nun tritt der Meister heran, setzt sein rechtes Bein in den Sarg gegen das immer noch gebogene Knie des Liegenden, ergreift dessen volle rechte Hand im Meistergriff und zieht ihn, wobei die Aufseher und Brüder wohl etwas nachhelfen werden, zu sich empor, ganz eng an seine Brust. Er stützt mit seiner linken Hand den Rücken des Erhobenen und gibt ihm die beiden Hälften des Meisterwortes Macbenak in das rechte und das linke Ohr. Hier heißt Macbenak: Er lebt im Sohne. Das heißt, Jehova lebt jetzt in dem Deutschen. Er ist zum künstlichen Juden geworden. Die Abstempelung ist beendet. Der neue Johannesmeister ist nicht tot, wie einst Adoniram, sondern er muss mit menschlicher Entwürdigung reichlich bepackt weiterleben. Der Orden aber weiß, ein so Abgestempelter kann ruhig jedes Geheimnis hören und wird schweigen und gehorchen. Darum konnte ihm auch ein Blick auf die Akazie und das Dreieck mit dem Namen Jehova gewährt werden, ohne ihn indessen noch voll aufzuklären. In der Andreas-Lehrlingsgesellenloge erfolgt vor der Abstempelung die Aufnahme des suchenden Aspiranten, der darum schriftlich einzukommen hat, durch Ballotage seitens der Brüder. Ich meine, es wäre ein Unrecht anzunehmen, dass äußere Gründe, zum Beispiel zu geringe Zahlungsfähigkeit, die Ballotage beeinflussen könnten. Selbstverständlich ist nur die menschliche Vollkommenheit des Gesuchstellers, vielleicht auch seine Befähigung für erfolgreiche freimaurerische Arbeiten für die Auswahl maßgebend. Auch ist es gewiss, dass dem Antragsteller im Falle seiner Ablehnung recht viele Rechtsmittel der Berufung zur Verfügung stehen, falls wirklich die Brüder wagen, einen Aspiranten abzulehnen, der von ihrem Herrn und Meister zur Aufnahme zugelassen ist. Erst nach der Kugelung erfolgt die Einladung zur Beförderung des Suchenden, nebenbei ein ausgezeichneter Ausdruck für einen ethischen Verein der Gleichheit. Der Andreas-Lehrlingsaspirant hat zunächst die Beförderungsgelder zu entrichten. Er wird dann nochmals eingehend auf seine Zuverlässigkeit geprüft. Zitat: Begleitet Sie nicht das Zeugnis eines guten Gewissens, so kehren Sie um. Noch ist der Rückweg offen, nach wenigen Augenblicken ist es zu spät umzukehren, denn keiner, der einmal in jene stille Halle getreten ist, kann denselben Weg zurückgehen. Das sind ernste, ja drohende Worte, die der Suchende hier vor dem Eintritt in den Logenraum vernimmt. Der Kampf mit der Finsternis ist ein Kampf auf Leben und Tod. Zitat Ende. So Hieber. Der Abstempelung liegt der weitere Teil der sinnreichen Erzählung von Adoniram zugrunde. Dementsprechend ist auch der Aspirant ausstaffiert mit einer Leuchte, die Vernunft, und mit einer Glocke, die das Gewissen bedeutet. Die Leuchte ist in einer Schutzhülle, das heißt also auf gut Deutsch, sie ist eine Laterne, von der es bekanntlich besondere Sorten gibt. Die Vorsicht der Schutzhülle ist, Zitat, dringend nötig. Wir können auch draußen in der Welt, wo die Stürme der Finsternis brausen, nicht unser innerstes Licht schauen offenbaren. Zitat Ende. Gewiss nicht. Wo bleiben sonst die Vorsichtigkeit oder gar das Geheimnis? Mit Glocke und Leuchte ausgestattet, wird der Aspirant nun in die Andreas-Loge geführt. Die Tür schlägt hinter ihm zu, er kann nicht mehr zurück.